Kundgabe 5477. Empfangen durch Bertha Dudde am 1.9.1952. Unterstützung durch Kräfte des Himmels in der Erlöserarbeit. Euch steht nur noch kurze Zeit zur Verfügung, wo ihr wirken könnet in meinem Namen. Doch diese Zeit wird noch gut ausgewertet werden können, weil alle Kräfte des Himmels euch unterstützen und ihr darum keine erfolglose Arbeit leisten werdet. Die geistige Gemeinschaft derer, die erlösend tätig sein wollen, wird von geistiger Seite vergrößert. Ein jeder von euch hat Hilfskräfte zur Seite, die er zwar nicht sieht, die aber ihn lenken und leiten zu denen, die in geistiger Not sind. Ein jeder von euch wird gleichsam geistig betreut und beeinflusst. Seine Tätigkeit ruht also nicht nur auf seiner Schulter, sondern sie wird getragen von lichtvollen Wesen, denen der Erlösungswille innewohnt und die darum jeden Menschen gleichen Willens bestimmen zur rechten und segensvollen Arbeit. Ein Stillstand wird nicht eintreten, weil ihr den Willen habt, mir zu dienen und Mithelfer zu sein an der Erlösung irrender Seelen. Und doch werdet ihr Widerstände zu überwinden haben, weil mein Gegner jede Gelegenheit nützet, um euch von jener Arbeit abzuhalten, euch zu hindern und euch kampfesmüde zu machen. Er wird es versuchen, doch ihr steht nicht allein. Und gegen die euch beschützenden Lichtwesen kommt er nicht an. Und darum kann es wohl scheinen, als schreite eure Arbeit nicht vorwärts. Doch die Wesen des Lichtes arbeiten indessen weiter, bis die Widerstände von euch behoben sind und ihr euch wieder einschalten könnet zu segensvoller Tätigkeit. Die Arbeit, die ihr leisten sollet in der letzten Zeit vor dem Ende, ist zu wichtig, als dass ich sie ernstlich gefährden ließe. In meinem Willen werdet ihr immer handeln, weil ihr meinen Willen in euch traget durch eure Hilfsbereitschaft, die ihr mir stets beweiset. Und also könnet ihr ruhig euch von eurem Gefühl lenken lassen, das euch recht weiset und immer von mir selbst euch in das Herz gelegt wird, die ihr mir dienen wollet. Eine kurze Zeit nur ist eure Tätigkeit so wie bisher. Bald aber werden Änderungen eintreten, die euch heut noch nicht glaubhaft erscheinen würden. Bald tretet ihr mehr in die Öffentlichkeit, das heißt, größere Kreise werden Kenntnis haben von eurem geistigen Wirken und Aufschluss begehren. Und ihr werdet sie ihnen geben können in meinem Namen. Und ich werde euch und eure Arbeit segnen. Solange ihr aber noch im Verborgenen tätig seid, solltet ihr jede Gelegenheit nützen, den Mitmenschen Kunde zu bringen davon, dass sie in der Endzeit leben. So oft ihr könnt, solltet ihr dessen Erwähnung tun. Denn bald werden die Menschen eurer Worte gedenken, wenn alles so kommt, wie ihr es ihnen vorausgesagt habt. Vorerst aber werden alle Kräfte des Himmels sich rühren. Und wo nur eine willige Seele sich findet, wird sie erfasst von ihrer Liebe, und meine Gnade wird gleichfalls wirksam werden an denen, die keinen Widerstand leisten und sich von euch belehren lassen. Es geht die Zeit ihrem Ende entgegen. Für diese Erde ist bald die Frist abgelaufen, doch eurer harret noch große Arbeit. Doch nichts brauchet ihr allein zu vollbringen. Mit meiner Liebekraft bin ich stets bei euch, und die Wesen des Lichtes werden ausführen, wozu ich ihnen den Auftrag gebe. Sie werden euch schützen in Not und Gefahr. Sie werden euch unterstützen, auf dass eure Arbeit nicht erfolglos bleibe. Amen.